Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen in einer neuen Staffel von Die Elite. Das ist keine Ahnung. Wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, wie diese Staffel heißen wird. Aber willkommen. Wir machen einfach genau da weiter, wo wir in der letzten Staffel, in der Folge 499, aufgehört haben. Wir reden über Autoren. Das ist so quasi das Scharnier, das diese Staffeln verbindet. Und mit mir am Mikrofon, der beste Mensch, mit dem man so eine Scharnierfolge machen kann, das Teil nenne. Glück auf! Und mit mir am Mikrofon der Aussichts-CD, mit dem ich am liebsten podcaste. Achso, ja, das ist ja... Ich dachte eigentlich, du machst diesen anderen Podcast da noch mit diesem Philosophen. Mit Markus Lanz? Nee, den mache ich nicht mehr. Also, ja, aber nee, ethisch fragwürdig machst du doch noch mit dir selbst, also mit dem, ne? Ist das nicht? Circle so selbstreferenzieller. Ist es nicht so selbstreferenzieller Philosophen-Podcast? Selbstreferenz kann ich aber. Wir haben in der Folge 499, hast du die KI gebeten, Texte zu schreiben, und zwar über Begriffe im Stile von Autoren. Und das habe ich so ähnlich auch gemacht, nur dass bei mir irgendwie ein bisschen andere Textarten auch noch rausgekommen sind, als das für die immer unbedingt so sinnvoll ist. Und die Texte sind auch etwas länger, aber wir haben jetzt trotzdem, glaube ich, ein bisschen Spaß damit. Genau. Der erste Text. Wir haben hier, er beginnt mit einem Vorwort. Bevor Sie beginnen, bedenken Sie bitte, ein ist kein Objekt. Es ist ein System, das durch spezifische Operationen, it est Verschraubung, Verbindung, Aufstellung, seine eigene Form emergieren kann. Diese Anleitung bietet strukturelle Kopplungen zwischen Ihnen, der Umwelt und dem entstehenden System. Das Ziel ist okay, nicht... Das riecht schon nach Günther Beck. Das Ziel ist nicht Ordnung, sondern Stabilität durch Reduktion von Kontingenz. Okay, das ist jetzt eher Luhmann, okay? Ja. Soll ich noch ein bisschen weitermachen? Ne, ich überlege gerade, also ich hinter dem Begriff bin ich noch nicht gekommen, der ist, glaube ich, auch noch nicht so ziemlich ersichtlich. Aber wir sind jetzt entweder bei Günther Beck oder Niklas Luhmann. Ja, einer von beiden. Also Günther Beck wäre in dem Fall quasi der Schritt von der Moderne zur Postmoderne. Wenn jetzt noch was mit Katastrophen kommt, dann sind wir bei Günther Beck. Ansonsten, Reduktion von Kontingenz ist eher Luhmann, der ja auch immer von doppelter Kontingenz spricht. So. Nach dem Vorwort Teil 1 kommt Akt 1. Unterscheidung von System und Umwelt. Erstens Entpackung. Alles, was sich im Karton befindet, ist potenziell systemrelevant. Alles, was sich außerhalb befindet, ist Umwelt. Behalten Sie dies im Auge. Okay, wir sind bei Luhmann. Richtig. Akt 1, Teil 2. Beobachtung erster Ordnung. Stellen Sie fest, wie viele identische Holzplatten es gibt. Es wird sich später zeigen, dass sie nicht identisch sind. Das ist ein Paradox. Leben Sie damit. Schön. Das ist ein Billigregal, erklärt von Niklas Luhmann. Es ist ein Pax-Schrank, aber ja. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Ikea-Regal. Ja. Möchtest du den Rest auch noch haben? Ja, na, hau rein. Wenn es jetzt nicht eine Stunde dauert, gern. Zweiter Akt. Selbstreferenz durch Montage. Erstens. Horizontale Positionierung des Korpus. Beginnen Sie mit dem Boden. Nicht, weil er wichtiger ist, sondern weil das System so tut, als sei er es. Zweitens. Vertikale Differenzierung. Die Seitenwände strukturieren den Raum. Sie ermöglichen dem System die Unterscheidung von innen und außen. Fixieren Sie sie mit Verbindungselementen. Dann drittens, kommunikative Anschlussfähigkeit. Der Rückwand wird oft zu wenig Bedeutung beigemessen. Sie schließt das System operativ ab und verhindert, dass es nach hinten entgleitet. Befestigen Sie sie mit Nägeln und Vertrauen. Oh, wie geil. Ja. Und jetzt kommt noch der dritte Akt. Das ist quasi das große Finale. Strukturelle Kopplung und funktionale Differenzierung. Erstens, Einbauen, Einführung der Türen optional. Türen sind nicht notwendig, aber möglich. Sie symbolisieren die Möglichkeit der Intransparenz und ermöglichen das Paradox des sichtbaren Verbergens. Hängen Sie sie korrekt ein. Zweitens, Montage der Schubladen. Jede Schublade ist ein Subsystem mit eigener Funktion, zum Beispiel Lagerung von Socken. Achten Sie auf Führungsschienen, ohne Struktur keine Funktion. Drittens, Stabilisierung durch Beobachtung zweiter Ordnung. Ist der Schrank stabil? Das entscheidet nicht das System selbst, sondern Sie als Beobachter. Neigen Sie sich leicht gegen den Schrank, er wird Ihnen antworten. Oh, wie herrlich ist das denn, ey? Nachwort. Mit Abschluss der Montage ist das System Schrank operational geschlossen. Dennoch bleibt es auf strukturelle Kopplungen mit Ihnen, zum Beispiel durch tägliche Nutzung, zufällige Tritte oder Reparaturen angewiesen. Sollten Störungen auftreten, beheben Sie sie nicht, beobachten Sie sie. Nur so bleibt das System lernfähig. Ach, wie herrlich. Oh Mann, ja, supi. Ja, das ist Luhmann. Das war brutalst. Ja. Oh Mann. So. Ja, Günther Beck hätte es noch am Anfang sein können. Der hat ganz viel über dieses Thema Katastrophen in der Moderne und im Wechsel zur Postmoderne geschrieben. Weiß nicht, ob dir der was sagt. Es ist so. Also der wäre jetzt zu speziell für einen Soziologen. Ich glaube, der wäre auch zu wenig spannend für unsere Hörerinnen und Hörer. Wobei übrigens, wir hatten in der letzten Staffel Theodor W. Adorno. Ich glaube, der wäre auch zu unspannend für die meisten Hörerinnen. Also Theodor Adorno ist extrem ungenießbar in der Lektüre. Also da macht Wittgenstein mehr Spaß. Aber das muss auch jeder für und jede für sich selber entscheiden. Okay. Gut. Dann freue ich mich auf den nächsten. Das nächste. Ich verrate mal nicht den Titel, das verrät schon zu viel. Wir haben hier wieder mehrere kleine Kapitelchen und die haben auch Überschriften. Und die erste Überschrift ist Zwiebelzeit. In der Küche liegt das Licht, zitternd auf dem Holzschnitt. Zwiebeln weinen leis im Chor. Schneid sie klein, das muss jetzt vor. Olivenöl, ein guter Schuss. Pfanne heiß, kein Kompromiss. Knoblauch brutzelt ganz dezent, wie ein Gedicht, das keiner kennt. Okay, also wir sind jetzt hier in der Welt der Dichtung. Das, um es zu plakativ zu machen, wird es wohl Goethe oder Schiller sein. Es riecht eher nach Schiller aktuell, also Friedrich Schiller. Okay. Ja, ich mach mal. Also es hat was im Vortrag gerade aktuell von die Bürgschaft. Ich mach mal Strophe 2. Und die Glocke. Ich mach mal Strophe 2. Hack im Herz. Hackfleisch rein, 500 Gramm. Rind, vielleicht gemischt mit Lamm. Brat es braun, ganz ohne Hast. Mit Gefühl, nicht mit Kontrast. Dann Tomaten, rot wie Glut. Passiert, doch voller Wut. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Und ein Schuss vom guten Malz. Wein trockenrot, so muss das sein. Okay, also wir reden von einer Bolognese-Soße. Ja. Okay. Wenn jetzt noch Platten dazugekommen wären, wäre es eine Lasagne, aber so sind wir jetzt bei einer Bolognese-Soße. Ja. Du bist du schon bei dem Auto? Na, also erstens, der Autor ist ein Kostverächter, weil Knoblauch hätte da jetzt auch noch Spaß gehabt. Knoblauch ist in der ersten Strophe, Knoblauch brutzelt ganz dezent wie ein Gedicht, das keiner kennt. Ach so, okay, das ist, ich kenn's nicht, dieses Gedicht, das. Okay, Autor. Ja, wie gesagt, ich hatte ja jetzt, es hat schon so ein bisschen Schiller. Es ist nicht Goethe. Goethe hat bekloppter geschrieben. Ist es Mörike? Also es ist auf jeden Fall ein großer deutscher Dichter. Ja, also dann ist es nicht Rainer Maria Rilke. Das ist richtig. Und dann ist es auch nicht Goethe. Goethe ist ein Arschloch gewesen. Der war kein großer Dichter. Dann kann es ja nur Schiller sein eigentlich. Es gibt ja keinen größeren als... ansonsten kann es maximal noch, keine Ahnung, Mickey Krause hatten wir ja schon. Das ist aber schon gut, weil, also tatsächlich, unser Gedicht hat einen Refrain, den ich dir mal vortragen würde. Ach so, okay, dann hau rein. Und dich vielleicht nochmal weiterbringt. Spaghetti, heiß und hungrig. Bolognese, voller Mut. Fleisch und Herz in einer Pfanne. Italien trifft Ruhrgebiet. Kochen ist wie Liebe. Wenn du es fühlst, dann schmeckst du es gut. Okay, wir sind jetzt dann doch bei Mickey Krause, oder? Nee, wer ist denn? Na, oder ist, wenn wir im Ruhrgebiet, ja, Herbert Grönemeyer, aber der würde das eher so nuscheln. Ja, ich bin aber kein, das, ich bin nicht das, dafür da, um Herbert Grönemeyer zu parodieren, sondern nur um seine Texte vorzutragen, damit sie jemand versteht. Okay, ich überlege gerade. Ja, dann ist es Grönemeyer tatsächlich. Bolognese vorgetragen von Grönemeyer. Das ist richtig. Okay. Ja, gut, also der Refrain hat dann einen Tipp gegeben, hat dann einen Tipp gegeben, weil Ruhrgebiet ist. Ja. Das ist ja wie damals in der alten Folge, vor zwei Folgen, als wir darüber sprachen, als ich gesagt habe, naja, so was wie Autopoiesis erklärt halt sofort, ja, dass es Luhmann ist. Das ist richtig. Gut. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit für einen Text? Ja, freilich. Dann, wie viel hast du? Ich habe noch zwei hätte ich noch. Ja, dann hau rein. Lass uns doch zwei machen. Also, der wird jetzt ein bisschen anspruchsvoll, damit ich das Wort nicht sage, aber okay. Ich weise ja schon mal darauf hin, dass ich tatsächlich den Autor nicht nachmachen kann. Das ist, weil die ist halt immer sehr einzigartig. Raum steht still, leichtes Hüsteln, dann mit schwerer Stimme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Natur, wenn wir heute hier zusammenkommen, um über das Leben der zu sprechen, dann tun wir das nicht aus Jux und Tollerei. Nein, wir tun das, weil es um etwas Grundsätzliches geht, um die Fundamente. Okay, wir haben hier schon mal einen Vico von Bülow-Eingang eigentlich, oder? Das ist schon Loriot. Wir tun das nicht aus Jux und Tollerei. Das schreit schon nach. Hallo, ich bin Vico von Bülow und ich habe einen Text geschrieben. Es geht nicht um Loriot. Es geht um die Fundamente unserer Lebenswirklichkeit. Der das ist kein lautes Tier. Kein Tier, das sich aufdrängt. Es hat keine Lobby, keine Stimme in Talkshows. Aber es hat eine Aufgabe, eine Berufung. Er arbeitet im Verborgenen, unter unseren Füßen. Still, bescheiden, unermüdlich. So wie einst die Trümmerfrauen oder wie mein Großvater im Weingarten. Räuspern. Okay, also wir haben hier ein, es geht um den Maulwurf. Und der Maulwurf wird umschrieben von, wer hat denn so einen Duktus drauf? Der Vater im Weingarten. Manfred Rommel ist das und die nicht. Trümmerfrau. Egal, Manfred Rommel ist das nicht. Auch wenn er auch gern mal viertelig schlutzt hat. Ja, aber zu viel Witz, zu wenig Witz, zu viel Pathos, nicht? Ich mach mal weiter. Moment halt. Manfred Rommel hatte sehr, sehr viel Witz. Ja, sag ich ja. Manfred aber Rommel? Der Text bislang noch nicht. Naja, so ein bisschen, das tun wir nicht aus Jux und Dollerei. Ja. Okay, machen wir weiter. Also es ist nicht ein Weingärtner, das heißt, also ein Weingärtner, da sind wir schon mal im Süden der Republik. Und wir haben hier vermutlich dann doch einen, ist es Gretschmann? Ich sage ist Ihnen. Doch nicht der, ja? Ich sage Ihnen, der ist ein Baumeister der Demokratie des Bodens. Er belüftet die Erde, verbessert ihre Struktur und schafft die Grundlage für das, was wir so gerne für selbstverständlich halten. Fruchtbarkeit, Leben, Brot. Wir dürfen diesen kleinen Kameraden nicht unterschätzen. Ohne ihn keine Äpfel, keine Kartoffeln, keine Reben in der Pfalz. Ohne ihn kein Leben auf diesem Boden, den wir unsere Heimat nennen. Ach Gottchen. Okay, jetzt wird's schwierig. Also ich hätte jetzt einen Schwaben normalerweise gehabt. Dieser Schwabe hätte jetzt dann tatsächlich wäre ich jetzt eher so Richtung Theodor Heuss gegangen sogar, also unseren ersten großen Bundespräsidenten, der wunderbar gesagt hat, das Geld gehört in die Wirtschaft. Mhm. Ich weiß nur nicht in welche, deswegen gehen wir in alle. Oder unser später Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Du merkst schon, wir hatten noch keinen echten deutschen Kanzler. Also zumindest keinen, der bei Verstand war, so richtig. Ein Kanzler aus Baden-Württemberg? Ja. Kurt-Georg Kiesinger. Ich sage ja keinen, der bei Verstand war. Ja gut, aber keiner ist bei Verstand, der freiwillig Kanzler wird. Naja. Aber... Boah, wer ist das? Also Pfalz. Ist das dann... haben wir das Tier geklärt mittlerweile? Ne, es ist ein Maulwurf. Nein. Ach, er arbeitet doch unter unseren Füßen. Ja. Das kann ja... Ist es ein Igel? Nee, Er belüftet die Erde, also verbessert ihre Struktur. Naja, das ist ein Maulwurf normalerweise oder ein Regenwurm. Das ist der Regenwurm. Okay, ein Regenwurm. Genau. Und deshalb sage ich. Achso, ja, stimmt, klar. Ja. Ja. Und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit, wir brauchen mehr Regenwürmer, nicht weniger. Wir brauchen die Tugenden, die er verkörpert. Ausdauer, Demut, Erdverbundenheit. Okay. Und deshalb sage ich Ihnen, das ist doch aber eigentlich... Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam Sorge tragen für diesen kleinen, stillen Helden. Denn wie der Regenwurm mit der Erde, so müssen auch wir mit unserer Geschichte verbunden bleiben. Okay, jetzt wird's alt. Also das ist weit, weit vor Scharping und weit vor Kurt Beck. Wen haben denn wir denn noch aus der Pfalz, der so staatstragend reden konnte? Himmel. Das ist eigentlich sehr typisch, diesen Pathos, aber okay. Ja, nee. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Das ist er aber nicht. Weil Ehrenwort war ja jemand anders. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Das ist er nicht, oder? Paschal ist es nicht. Nein, es ist nicht Paschal. Der kommt nicht aus der Pfalz. Also gut, es ist aber ein Politiker auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es ein Politiker. Das ist der Politiker aus der Pfalz. Echt? Ja, Kurt Beck ist es nicht. Denk mal, der Politiker aus der Pfalz. Ja. Du verwechselst, glaube ich, gerade auch Äpfel mit Birnen oder sowas. Ja, aber das ist nicht Kohl. Doch, das ist sehr Kohl. Das ist echt Helmut Kohl. Ja, das ist doch nicht der Duktus. Doch, echt? Das hab ich den schon so gut verdrängt. Ja, und auch diese Referenzen auf deutsche Geschichte und mit Geschichte echt, verbunden bleiben Kohl und Trümmerfrauen. So verdrängt. Das typisch Kohl. Wow, cool. Ich habe Helmut Kohl schon so gut verdrängt, dass ich ihn nicht erkannt habe. Weil tatsächlich, ich habe ihn auch eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte ihn nicht mehr als den großen Pfälzer im Kopf. Das siehst du mal. Ja. Hättest du mich jetzt gefragt, wäre ich tatsächlich, also hätte ich überlegt, so die Kanzlerin, dann wäre ich tatsächlich, aber wirklich, ich habe 16 Jahre Kohl verdrängt, weil ich 16 Jahre Merkel ertragen musste. er ist ja auch nicht mehr der Rekordkanzler, deswegen, oder? Merkel war länger. War 16 Jahre und nochmal ein paar Tage, ein paar zerquetschte, und er war, oder? War er länger? War er kürzer? Ja, wurscht. Na gut, aber Helmut Kohl. Ja, okay, ja. Ja. Aber ich sage Ihnen, das war doch nicht echt. Wow. Doch. Also so Füllerwendungen, damit war, er war der Erste, das hat sich mittlerweile in der deutschen Politik durchgesetzt. Aber eigentlich schon witzig, oder? Wenn man mal bedenkt, dass man den echt gut verdrängt hat bisher. Also 16 Jahre Kohl sind irgendwie nicht mehr so ganz präsent, vor allem nicht, wenn man im Osten wohnt. Weil das die blühenden Landschaften verstellen einen den Blick auf die Pfalz. Da ist vor allem noch ganz Thüringen im Weg. Ja. Und so manches hessische Mittelgebirge. Um da noch in die Pfalz zu gucken, nach Oggershain. Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube auch sein Erbe ist ganz, ganz gut kaputt gegangen. Also, er ist zwar immer noch der Einheitskanzler, aber irgendwie hat er sich danach ja jetzt wirklich keinen Gefallen getan. Was bleibt von Helmut Kohl übrig? Friedrich Merz. Ja, das ist irgendwie. Nein, ansonsten traurig, hast du ja wirklich nichts. Ja. Na, ernsthaft, überleg mal, Schäuble hat unter ihm quasi brilliert und hat danach verloren. Genscher ist zwar groß, aber nicht für ihn, sondern für sich selbst. Also Genscher steht ja für sich selbst und nicht für Helmut Kohl. Also er steht nicht als der große Adjutant der unter Kohls Anleitung, sondern der hat ja tatsächlich so diesen Mythos des gelben Polunder, der gelben Polunder-Diplomatie, als Außenminister noch stark waren und noch eigen waren und noch selbst gerockt haben und nicht wie heutzutage, wo der Außenminister einfach nur noch irgendein, Ja. Das stimmt. Ja, aber und ansonsten also hast du ja schon. Ja, aber schau's dir halt an. Kohl war schon 8 Jahre an der Macht. Da sind die meisten Regierungschefs schon durchgebrannt gewesen. Dann ist ihm halt die Einheit passiert und die musste ja noch so ein bisschen verwalten. Das hat dann nochmal 8 Jahre gereicht. Aber ist ja auch abgewählt worden. Vor allem haben ja alle gesagt, okay, sie wollen lieber Kohl als Lafontaine und Scharping, was ja, ja, ich glaube, wir rennen da wieder in diesen Faktor rein, dass die SPD irgendwie immer den falschen Kanzlerkandidaten aufstellt, sonst würden sie häufiger gewinnen. Wahrscheinlich. Na gut, dann lass uns noch den vierten Text machen. Ich habe gerade festgestellt, dass der vierte Text, oh Gott, nee, dass ich den gar nicht mit Lücken vorlesen kann, aber dann lassen wir es, dann haben wir an dieser Stelle einfach Spaß, indem wir sagen, willkommen in Staffel Nummer 5, auch an dieser Stelle nochmal, weil die letzte Folge war ja jetzt dann ein bisschen eigen. Und deswegen, willkommen in Staffel 5, wir freuen uns, oder ist das schon Staffel 6? Es ist Staffel 6, merke ich gerade, wie doof bin ich eigentlich. Wahrscheinlich habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass es Staffel 6 ist, weil es sind ja die 500er, also in der ersten Staffel standen ja eine 0 vor den zweistelligen Zahlen. Ja, es ist schon die sechste Staffel. Verrückt. Damit haben wir eine längere Lebensdauer als selbst die langlebigsten Netflix-Serien. Genau, damit sind wir in Staffel Nummer 6. Und wir haben ja schon geklärt, es wird keine Dating-Folgen mehr geben. Es gab die ultimative letzte Dating-Folge. Nein, wir werden sicherlich, wenn es als Kulturphänomen nochmal irgendwo nervig auftritt, sicherlich drüber sprechen. Aber wir hatten jetzt wirklich die letzte Dating-Folge besprochen. Ja. Wupp, wupp, wupp. In diesem Sinne, Glück auf und lasst euch gut gehen. Und ich weiß noch nicht, ob wir in dieser Staffel wieder mit dieser alten Tradition weitermachen, dass das Zeilenende noch kurz vor Schluss von mir irgendeinen Satz bekommt, den er sagen soll oder irgendwas erklären soll. Aber an dieser Stelle machen wir das mal noch nicht. Mal gucken, vielleicht, das wird sich schon einpendeln. Vielleicht finden wir noch einen ganz anderen Move in dieser Staffel. Wer weiß das denn? Es ist eine neue Staffel. In diesem Sinne, Glück auf und tschüss. Ciao.